versuche, in dich zu brechen, versuche, in dich zu fliehen. Mal sein oder Knast, es ist nicht schwer zu gehen. Meine Freunde sind da Gitter, ihre Tage sind gezählt. Herr, ist in aller Seele haben sie. Hallo!